allgemeine Gabe. Der Millionär, der Präsident, doch ich der Lumpke Pflücke habe in der Tasche keinen Cent. Brav, brav auf Feld, gleich geht die Sonne auf, hängt um den Tag, sieht der Börsenkurs, hörst du die Wagen reichen. Schwarze Bohnen sind mein Essen, statt Fleisch ist roter Pfeffer drin. Mein Hände hat der Busch gefressen, seitdem ich Bauernpflücker bin. Und einen Hut hab ich, nen alten, ein Hemdchen Stroh ist dran. Doch diesen Hut muss ich behalten, weil ich ja sonst nicht pflücken kann. Brav, brav am Feld, gleich geht die Sonne auf, hängt um den Tag, nicht der Staat im Kurs. Hörst du die Waage brüllen? Keine Baumwoll rein. Rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, rap